Problem ist aber, ich habe das Lied gar nicht. Du hast das Lied nicht? Nein, ich habe nur die ersten 30 Sekunden. Ah, oh, das Ganze. Genau. Ja, das ist noch schade. Mehr brauchen wir nicht. Aber das finden wir jetzt nie mehr, das Lied wahrscheinlich. Also das ist Public, für so viel Public ja, ja, Use. Genau. Hast du schon mal eingegeben gegoogelt? Nein, müssen wir mal ausprobieren. Ja. Nein, lass es alles rein, gell? Ja. Ja, super. Uncut. Outcast. Rated NC-17. 17 ist die Nummer von der Episode. Das ist das hier jetzt frech gewesen. Ja. Nicht schlecht. Black Messiah. Heute geht es um The Last Exorcism. Und Despicable Me. Eine glatte Animationskomödie aus dem Haus Universal. Super. Von mir ist wieder ins Haus zurück, aber dazu später. DVD. Hast du uns auch noch Trickfilm geschaut? Oh, nicht, nein, du? Nicht. Nein. Nein, aber ich dachte, guck mal, oder? Ja, Frage ist erlaubt. Ich bin auch so lustig, die Trickfilme. Trickfilme sind super. Mhm. Ja, wer darf? Fahrenheit. Fahrenheit. Fahrenheit 451. Richtig. Das ist eine Zukunftsvision aus den 70er, so wie es ausgesehen hat. 70er, ja. Sagen wir es jetzt einfach mal. Von François Truffaut. Mhm. Es geht darum, dass alle literarischen Werke werden verbrannt. Werden sie aber traurig und so niedergeschlagen und wird einfach mal alles verbrannt und verbrötelt. Und wenn das jetzt irgendwie bekannt vorkommt, hat es mal noch so einen anderen Film gegeben, im 2002, der hat sich Equilibrium genannt. Das ist dann so die futuristische, also noch mehr futuristisch und mehr actionreichere Variante davon. Ja, ich wäre nicht so nachdenklich. Also nein. Auch, aber nicht ja, so. Also die Hauptfigur ist eben da der Herr 451, nennt er sich, weil das Temperatur ist, wo Bücher anfangen zu brennen. Genau. Und das ist auch bei der Feuerwehr. Und eben die Feuerwehr, die haben so ein Feuerwehrhäuschen und Feuerwehrautos. Aber die gehen nicht löschen, die gehen brennen. Genau. Ja. Schöne Sache. Ja. Das habe ich eine lustige Idee gefunden. Das ist mal etwas anderes. Nein. Und überhaupt, also... Ja. Ja. Doch. Was ich meine, es ist Inspiration für einen Film, der 30 Jahre später gemacht worden ist. Also. Man auch Minority. Report drin, mit sensationellen Special Effects. Genau. Nein, also in dieser Hinsicht ist er natürlich ein bisschen... Ja, also seiner Zeit entsprechend. Ja, sein spezieller Charme, wenn man das so sagen darf. Aber sonst eben auch Set-Designs, futuristische Anführungszeichen, es ist einfach ein bisschen ein paar Farbklecksen irgendwann gemacht und dann. Genau. Aber cool habe ich auch die Sachen mit dem Fernsehprogramm gefunden. Mitmachen. Ja. Yeah. Ja, das war lustig gewesen. Das war toll gewesen. Und gut gespielt und doch, durchaus interessant. 4 Sterne, ein Gut gibt's, ja. Er hat halt einfach ja die berühmt-berüchtigte Länge, hat er halt einfach auch noch dabei. Ja. Auch noch. Ja, die ganze Love-Story. Das du kriegst ja schon immer das Gleiche, gell? Länge, Love-Story. Ja, sicher. Kein Ninja, immer das Gleiche. Aber hey, die Flugapparate ist so gut. Sensationell. Und der Schluss ist auch cool, im Wald dort. Schluss ist, finde ich, das Highlight vom ganzen Film. Mit den laufenden Büchern sozusagen. Genau. Mehr wollen wir da nicht sagen. Iwo Jima. Kann man das essen? Mhm. Gibt es als Riegel? Ja. Oder wahlweise auch als Zäpfli. Aha, okay. Mhm. Und als DVD? Als DVD gibt es auch, ja. Ah, hast du es geschaut? Ja, ich habe es geschaut. Es ist Clint Eastwood, es ist Zweiter Weltkrieg. Hat zwei Projekte der Eastwood. Das eine ist Flex of Our Fathers und das andere ist das Letters from Iwo Jima. Es geht bei beiden um den Kampf um die Insel Iwo Jima. Während das amerikanische eher ein bisschen auf die Soldaten geschaut hat, die nach der Schlacht gewonnen haben. Und danach, wie es dann gegangen ist, das ist eher so ein bisschen das Thema von Flex of Our Fathers gewesen. Und die Japaner ist wirklich dann nur auf dieser Insel, weil es haben nicht viele dort überlebt. Es war einfach ein Massaker gewesen. Die Japaner haben sich einfach eingegraben, sie haben keine Hilfe bekommen von der eigenen Regierung. Sie sind eigentlich völlig gefangen gewesen auf ihrer eigenen Insel. Und wo die damals gekommen sind, ja, haben sie wirklich nur noch können warten, bis sie sterben. Heute 国のため忠義を尽くし、この命を捧げようと決意している。 おめでとうございます。召集令状です。 Darf ich rötlen, wieso du das geschaut hast? Wieso ich das geschaut habe? Hast du Ken Watanabe bei Inception mitgemacht? Ist das der Grund? Nein, das ist natürlich kein Grund. Der ganze Film ist in Japanisch gesprochen. Der Eastwood ist selber kein Japaner. Hat den Film trotzdem selber drehen. Das selber wollen machen. Es ist ihm gut gelungen. Der bessere Teil, muss ich sagen, hast du gesehen? Ich habe beide gesehen. Hast beide gesehen. Yeah. Und findest Letters auch besser? Wahrscheinlich. Ja, sicher. Ja. Ein Stern besser. Genau, ja. 4 und die Letters von 5 über. Genau. Ja, ganz genau. Hey, wir sind uns einig. Ja, das ist Katastrophe. Also mit seinem Pferd ist auch schön. Und, nein, es ist schön. Und da der junge Soldat und mit ausgewaschenen Farben. Und genau, solche Hoffnungslosigkeit wirklich sehr schön eingefangen. Super. 5. Sterne 5 sozusagen. Sterne 5. Gell? Weil Sterne 5 hat es für Chinderbein nicht gegeben. Also, Chinderbein, das geht um den Gabriel Byrne. And it burns, burns, burns. That Chinderbein. Ja, guck mal, wie doof die sind. Und die sind ja auch schwul und so. Die sind echt schwul, ja. Chinderbein ist nämlich eine Ortschaft in Australien und er lebt mit seiner Frau, der Laura Linney. Die Gute. Und er geht mit seinen Kollegen auf einen Fishing-Trip zumindest irgendwo an so einem versteckten Fluss irgendwo in diesem Chinderbein-Gebiet. Und dann entdeckt sie dort die Leiche von einer jungen Aborigine Dame. Und war Piranha gsi? Ich darf da nicht verraten. Darfst du nicht verraten? Aber sie finden dort die Leiche. Und sie finden, wir sind jetzt so weit extra hierher gereist für das Wochenende, jetzt tun wir doch nicht die Polizei anrufen, jetzt tun wir die Leiche auf die Seite und machen unser Fischwochenende weiter. Super so. Ja. Und dann kommen sie zurück ins Dorf und dann kommt die Geschichte natürlich irgendwie raus und dann werden sie verachtet von allen und so weiter und so fort. Aber das war nie gesehen. Nie gesehen? Nein. Irgendwie, das ist wieder mal so eine ein Thriller-Drama, ein Genre, das ich gar nicht gerne habe. Ein bisschen spannend wird es sein, aber dann auch noch viel Familiendrama und das Ganze, jo. Ja, die stehen sich oft selber im Weg, die beiden Genres. Ja, es ist ein bisschen, ich meine, es hat noch ein bisschen schöne Bilder von Australien und gute Schauspieler. Aber auch komisch irgendwie, jeder redet irgendwie mit seinem eigenen, also Laura Linney redet amerikanisch, der Gabriel Burn irisch und die anderen australisch. Das ist auch ein bisschen komisch. Und ja, was die haben dann, ja, die haben dann halt dort weitergefischt, oder? Wegen diesen 2 Tagen. Ich meine, ja, ist das jetzt so? Passiert es auf einer wahren Geschichte? Nein. Nicht. Dann ist das keine Begründung, den Film zu machen. Nein, das ist ja nicht so. Das ist okay, gut. Also nicht schauen heisst das. Ja, interessant. Also 3 Sterne habe ich gegeben. 3 Sterne, noch. Ja. Ist es wahrscheinlich noch ein bisschen spannend geworden. Ja, und eben hat Schauspieler gefallen mir halt. Mhm, gut. Aber kein Must. Aber kein, nein, den kannst du getrost. Sehr gut. Also ich weiss zwar nicht, also. Ja, du. Es könnte noch sein, dass ich kann noch genug anders. Ja, sehr gut. Man weiss ja nie, was du toll findest. Das ist so ein bisschen. Das Münzen werfen, ja. Nein, also. Ein Film, den ich gesehen habe, ist Journey to the End of the Night. Den habe ich dir empfohlen. Den hast du also mir empfohlen. Also du hast das Cover gesehen und Cover gedacht, gesehen. Das ist ein CRS-Film. Genau, hast du mir einfach in die Hand gedrückt. Auf dem Cover hat es Brandon Fraser, das Scott Glenn, Mos Def und noch eine andere. Get the fuck off my street! Spielt alles in der Nacht in diesem Film. Der Brandon Fraser ist zusammen mit seinem... Ja, sieht man überhaupt denn etwas? Oder ist das ein schwarzer Bildschirm? Oder? Das ist nicht wieder wie die Decent, gell? Das ist eher wie Decent 2, wo du so gerne hast mit dem Ausleuchten. Also alles spielt in dieser Nacht. Die beiden Zuhälter, also Sohn und Vater, gespielt von Brandon... Gesagt, den CRS-Film. Was unterstellst du mir damit? Brandon Fraser... Ein bisschen in deinem Berufsmilieu. Oder? Du, gell? So musst du hören. Brandon Fraser und Scott Glenn, eben Vater und Sohn im Zuhälterbereich. Und dann schicken sie den Tellerwäscher Mos Def auf. Der soll jetzt bei irgendwelchen Afrikanern gehen, einen Drogendeal abwickeln. Und dann alles in dieser Nacht geht dann drunter und drüber und sterben dann recht viele Leute am Schluss. Und das ist jetzt einfach wieder so, es passiert nicht richtig, der Brendan Fraser betreibt saumässiges Overacting, dass es eigentlich gar nicht mehr lustig ist. Wie ein Crash. The motherfucking nigger went back to Africa with our fucking money, asshole. Du, gell, Crash müssen wir ein bisschen differenzieren. Aber da gesagt, da machen wir nochmal eine Session. He? Machen wir die Streitfilme, die Ausgabe vom Outcast. Gut, machen wir einen. Gut, dann tun wir den gleich zuoberst. He? Sehr gut. Aber Brendan Fraser betreibt Omega. Paranormal Activity kommt das auch nochmal dran. Kommt auch nochmal dran. Nehmen wir nochmal einen Anlauf. He? Ja, kommen wir schon noch dazu. Also Journey to the End of the Night, wirklich, Film dauert zwar nur 82 Minuten, aber in diesen 82 Minuten passiert irgendwie auch nichts Spannendes, Szenenabläufe, ist alles eigentlich vorhersehbar und eben am Schluss liegen ein paar Leichen rum und es ist sowieso klar gewesen, wer dann am Schluss noch steht und wer dann schlussendlich unter der Erde liegt. Ich hatte ja gesagt, es ist ein CRS-Film. Ja, aber hallo, das ist doch langweilig. Und CRS-Film ist nicht langweilig. CRS-Film haben Unterhaltungswert. Und das hat der Film doch schlichtweg nicht gehabt. Ja, das tut mir leid, in dem Fall. Ja, du. Habe ich da Zeit verschwendet? Mhm. Die Zeit. Entschuldigung. Ja. Hast du sie wieder? Nein. Wieso nicht? Hast du sie? Ja, ich habe selber schon genug verloren. Aha. Bei was denn zum Beispiel? Zum Beispiel bei Breaking the Waves. Ja. Hast 2,5 Stunden von deinem Leben geopfert, gell? Ja. Lars von Trier. Ja, also ich mache das ja sonst nicht, aber da habe ich irgendwie in 4 Teile geschaut. Vielleicht hätte ich ihn auch besser gefunden, wenn er am Stück geschaut hätte, aber ich nehme es nicht an, weil das ist jetzt einfach, ja. Voll Depri. Depri-Kino mit grusig, das möglichst grusig gefilmt ist halt naturalistisch und einfach wieder da die Opferfigur, die er auch schon bei Dog Will hat, immer. Und dann mit so Religion und... Nein. Von Trier ist nicht so ein bisschen dies. Nein. Überhaupt nicht. Nein. Ja, die Bess gespielt von der... Wie heisst sie? Emily Watson. Ja, die Blonde, so ein bisschen komisch. mit der Glas, genau. Yeah. Ja, das ist. Ja, das ist sie. Ja, das ist sie. Auch Game, wir haben das Gleiche. Sie heiratet durch Stellan Skarsgård. Sie wohnt in den 70er Jahren in einem schottischen Dörfli, streng katholisch und so weiter. Sie heiratet da, das ist ein Bohrinselarbeiter. Und der muss dann wieder arbeiten und hat dann dort einen Unfall und kommt dann gelähmt zurück. Mm. Und sagt ihr denn, sie soll doch ihr Vergnügen bei anderen Männern suchen und ihm nachher erzählen davon. Mhm. Dann sieht das wieder, als wären sie wieder zusammen. Ah, toll. Und dann wird sie natürlich als Dorfprostituierte bezeichnet, mit Stein beworfen. Und, wie das halt so ist. Aber der Udo Kier ist noch dabei. Der Udo! Ja, der Udo! Hat er nach deutschen Billig-Horror-Filmen schon Zeit gehabt, die drin reinzuheben. Ja, wenn der Lars riecht, gell, dann kommen sie alle. Genau. Nein, aber einfach, ja, gute Leistung von der Hauptdarstellerin. Mhm. Mutig halt, wie das so ist bei diesen Rollen. Ja, jetzt Dancer in the Dark würde mich eigentlich noch interessieren. Aber mit der Björk. Das sind ja fast noch schlimmer. Yes. Nicht gesehen, aber also hat einfach antidepressiv und griffbar. Der ist ja einfach bekannt, für, dass das Publikum einfach bestraft. Ja. Ein bisschen plagt. Ja. Antichrist, ja. Ja. Haben wir da noch etwas Fröhliches? So? Nein, eigentlich nicht. Nein, aber der Fiddy. Der Fiddy Sand. Der Fiddy Sand. Ist eigentlich auch ein Lustiger. Das ist ein Knurli, ja. Ja, der jetzt wird aber den Ernst-Schauspieler, hat das Talent. Nein. Obwohl jetzt bei dem Film, den ich gesehen habe, Dead Man Running heisst, spielt er nicht mehr so schlecht. Und zwar eigentlich, also er fällt nicht negativ auf, das muss man vielleicht sagen, weil er wird sehr im Vordergrund rennen, er hat vielleicht 3 Minuten Screentime, er spielt einen Gangsterboss, sagt einem normalen du hast noch Schulden bei mir, 100'000 Pfund und du musst mir jetzt das Geld in 14 Stunden auftreiben, sonst töte ich dich und dies im Rollstuhl hockende Mami. Hey, so böse. So gemein. Nein. Go, 50 in the house, bounce. Nein. Und, im Rollstuhl? Nein. Ja. Das nimmt das wenigstens zuerst raus und setzt sie irgendwie auf einen normalen Stuhl? Nein. Bevor sie umbringt? Nein. Ah, bringt sie ja gar nicht um wahrscheinlich. Ja, woher willst du das wissen? Ja. Nein, ich weiss es nicht, aber ist gut. Ist okay gewesen. Also, jetzt kommt er wieder mit drei Sternen in den Führer. Das sind so eine Schmarre. Das sind drei Sterne gewesen, ja, weil es ist eigentlich noch witzig gewesen, weil ich meine, wie kommt ein Normalo an 100'000 Pfund, wenn er bei Null startet, oder? Dann geht er ist ein ehemaliger Boxer anscheinend gewesen, also man erfährt nicht viel über die Vergangenheit vom Hauptcharakter, was man wirklich negativ muss anreden. Der wird von wem gespielt? Vom Tarek Hassan, irgendetwas. Ah, Weltstar Tarek Hassan. Und dann einfach geht er zuerst mal einen illegalen Kampf, haut dem seinem Gegenpart einfach die Schnurren. Und dann gönnt er den Kampf, dann haben sie ein bisschen Geld und dann gehen sie mit dem Geld auf die Hundebahn, dann wetten sie auf verschiedene Hunde und dann kommen sie dort wieder Geld über, dann gehen sie Drogen kaufen und versuchen dann irgendwie Drogen zu verkaufen. Sie investieren ihr Geld eigentlich immer wieder und das ist eigentlich noch sehr witzig gemacht. Und der Film nimmt dann dort seine ganze Rassons her. Das tönt so ein bisschen nach Guy Ritchie. Es ist wirklich Guy Ritchie-mäßig. Der Film kommt aus England, hat auch die gleichen Bildspielereien drin. Ja, er hat einiges der Regisseur bei Guy Ritchie und Matthew Vaughn abgeschaut. Aber er hat es gut abgeschaut und es ist ein kurzweiliger Spass. 3 Sterne. Mal ist nicht gewesen. Welcome. Sally! Welcome, habe ich noch gesehen. Welcome, hast du noch gesehen? Ja. Weißt du, da wieder. Jo, das ist so etwas, gell. Ein Junge, ich glaube 17-Jähriger, der Bilal. Junge, warum hast du nichts gelernt? Jo, also er flüchtet aus dem Irak nach Frankreich, genauer gesagt nach Galle. Und wird... Kommt ihm den Galle hoch? Du bist jetzt auf dem Motortrip, ich schieße da, weil ich am Essen bin. Darf ich jetzt weiterverzählen? Ja, funktioniert. Kommt nach Galle und will dann weiter nach England. Probiert das zuerst illegal im Lastwagen. Hinten wird dann aber verwutscht. Dann denkt er, ich kann doch einfach überschwimmen. Klar. Über den Ärmelkanal. Das ist nicht so weit. Nein, greife sehr lange. Nein, das ist kein Problem. Und geht dann ins Schwimmbad und nimmt Schwimmstunden bei einem Schwimmlehrer. Und da gibt es dann eine ungleiche Freundschaft natürlich, oder? Jö. Der Grund, warum man nach England will, ist, wie will es anders sein, eine Frau, die zu England ist. Der alte Romantiker. Ja, der will zu ihr. Und dann ist dann zwischen dem eher älteren Schwimmlehrer und dem Teenager entstanden so eine Freundschaft. Und der will natürlich nicht, dass er das probiert. Weil es zu gefährlich ist, sondern will uns immer Schwimmstar machen in Frankreich sozusagen oder irgendetwas. Es ist gut gemeint. Nein, es ist ja relativ gut, also vor allem gut gespielt von diesen beiden Hauptdarstellern. Die ganze Geschichte mit dem um den Ärmelkanal und so, das ist schön und man fiebert mit und will dann, ja, man weiß einfach nicht genau, will man jetzt eigentlich, dass es probiert und halt vielleicht nicht schafft oder man das gar nicht probiert. Ja, eben aber auch vermischt so ein bisschen eben so das Message-Movie mit der Flüchtlingsproblematik und das typische Feel-Good-Movie. Ja, aber es hat dann einfach auch so viele Klischees drin. Ich meine, der Flüchtling will natürlich zu England dann, wenn der Lehrer fragt, was er dort machen will, und dann sagt er natürlich, ja, bei Manchester United Fußball spielen. So ein Idiot, wer macht denn so Sachen? Und der Schluss ist dann auch ein bisschen arg. Ja. Die Kitsch. Ja. Die Kitschkiste. Die Kitschkiste. Aber 4 Sterne. 4 Sterne. Ja. Schön gesehen. Ja. Wild at Heart ist dein letzter, hä? Wild at Heart ist ein Werk von David Lynch aus 1990, hat die Goldene Palme gewonnen in Cannes. Das muss ja auch etwas heißen, oder? Nein, das Breaking the Waves hat auch die Goldene. Hat auch. Gut, das muss... Aber da finde ich auch alle toll, da bin ich ja einfach völlig... Einsamer Krieger, ja. Gut. Sozusagen ein Samurai. Richtig, ja. Kein Ninja, ja. Wild at Heart geht um Lula, das ist ein 20-jähriges Mädchen, das sich in Sailor verliebt. Lula gespielt von der Laura Dern, Sailor gespielt von Nicolas Cage. Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Und die werden dann getrennt, weil der Sailor in den Knast kommt. Das ist jetzt lustig. Nicht Laura Dern finde ich lustig. Wieso findest du die lustig? Jurassic Park? Ja, was ich dort so mit offenem Mund... furchtbar, Laura Dern. Findest du die gut? Finde ich noch nicht so speziell. Also als 20-Jährige geht sie bei mir irgendwie nicht durch, in diesem Film. Aber der Sailor kommt in den Knast, weil er einen Typ umbringt, der angehört worden ist von der Lula, ihrer Mutter, dass der soll den Sailor umbringen. Und dann ist halt der Sailor schneller, bringt der andere um, dafür kommt er in den Knast. Komm, ist er wieder draußen, schnappt er sich die Lula und die ganzen machen einfach mal einen Roadtrip, Ziel Kalifornien. Also sie brettern mal einfach quer durch Amerika. Lula rennt. Genau. Nein, fährt. Ja. Dann das Auto. Die Mutter von der Lula passt natürlich gar nicht und schickt denen einfach einen Hordenkiller hinterher. Das ist jetzt halt einfach halt so Roadmovie David Lynch Style. Also viel schräge Figuren. Man sollte, glaube ich, nicht bei allen rauskommen, was er zeigt. Er hebt sich aber in Grenzen. Filme wie Lost Highway oder Mulholland Drive sind da also viel schlimmer. Viel schlimmer. Also die kommen ja fast nicht mehr raus. Ja, das ist halt einfach so das Märli. Zauber von Oz ist dann ein bisschen drin, Elvis-Zitat auch, es ist herzig, es ist ein bisschen Mischmasch und hat Willem Dafoe als sehr grusigen Profikiller drin. Das tönt ein bisschen nach mir, oder? Das könnte dir noch gefallen. Ja, es ist schräg, schräg und ist nur schräg ist immer gut. Mhm. Ja gut, dann gehen die Gewichte her. Ja, Wild at Heart. Ja, er ist halt einfach nicht so visuell stark wie andere Lynch-Filme, darum gibt es bei mir jetzt einfach nur 4 Sterne. Es ist halt einfach eine wirklich kitsch Geschichte. Ich hätte mir jetzt nicht eine goldene Palme gegeben, aber schlecht ist der Film nicht. Bronze nicht. Bronze hätte ich machen. Ja. Kommen wir zu den News. Haben wir meinst du Inception-Musik? Ja, komm, vom Bringen. Ah, ja. Ah, ja. Immer ja, und wir bleiben gerade beim Christopher Nolan. Genau, ja. Der überwacht ja den neuen Superman-Film. Genau. Ah, Superman, jetzt mal ein bisschen rückblickend. Mhm. Das ist ein eine traurige Geschichte. Mensch. Also, ich meine, da gibt es da die Originale mit dem Christopher Reeve und so. Und schön sind die 70er. Film. Und dann war ja lange nichts und dann ist es losgegangen mit der Gerücht. Was haben wir da gehabt? Der Nicolas Cage als Superman, ja, gell? Ja. Von James Cameron noch. Oh, no, not the beast! Not the beast! Ah! Ja, ja. Der Burton ist aber auch noch irgendwo drin gewesen. Der Cage hat seinen Sohn auch Kal-El getauft, oder was ich meine. Und dann aber ist dann der Herr... Bryan Singer. Cool, und hat Superman Returns gemacht. Mit dem Brandon Routh. Ist dann aber ein bisschen... Jetzt sagen wir so, hinter Erwartungen geblieben. Ja, also ein bisschen so zu ernst und lang und irgendwie eine Action-Sequenz und irgendwie wieder, schon wieder Lex Luthor. Aber Kevin Spacey ist cool. Ja, aber Lex Luthor haben wir jetzt, ist Gene Hackman, ist cooler. und vor allem mit dem Kind, gell, das ist ja gar nicht geil. Ist nur der Golf. Ja. Yeah. Jetzt gibt es ein neues Projekt, Christopher Nolan, schau zu. Also er hat produziert, er hat, oder was? Der Nolan hat zusammen mit seinem Bruder Jonathan hat er die Idee gehabt, zu einem Superman-Film, wie man das könnte machen. Und jetzt ist der David S. Goyer, der auch schon bei Batman Begins und Dark Knight mitgeschrieben hat. Unter anderem und Blade Trinity verbrochen hat. Genau, und die verbrochen hat. Der schreibt jetzt das Drehbuch. Also ich glaube, der Nolan wird dann wahrscheinlich schon das letzte Wort dann haben, wenn es wirklich um die Definitivfassung geht. Und jetzt haben sie einfach noch einen Regisseur gesucht für das Projekt. Und ja. Natürlich irgendwann mal noch der Superman, aber das ist so weit sind wir ja noch nicht. Jetzt sind wir erst einmal mit der Regisseurenfrage. Und da haben wir eine lange Liste gehabt. Genau, da haben wir eine lange Liste gehabt, haben wir letztes Mal im Outcast schon besprochen. Ja, unser Liebling, der Herr Liebesmann. Der Liebesmann. Ein Liebemann. Ja, schon. Und weiter sind auf der Liste noch gestanden Tony Scott. Einfach ein völliges Krüsi-Müsi von... Ja, ja, einfach mal ja. Alle, hä? Ist der Zack Snyder drauf gewesen? Zack Snyder ist drauf gewesen, ja. Und er hat das Rennen gemacht? Er hat das Rennen gemacht. Er hat wahrscheinlich einiges bei Warner Bros. Gut, oder? Ich meine, mit 300 hat er viel Geld in die Kasse reingespielt. Spartans! What is your profession? Andererseits, Watchmen. Watchmen ist, glaube ich, finanziell Watchmen, jetzt mit DVD und so, ist es gut rausgekommen. Ich glaube, er hat schon im Kino sein Geld eingespielt, aber er ist einfach hinter den Erwartungen geblieben, oder? Ich meine, Warner Bros. Hat einfach zu viel erwartet und haben dann noch eben einen Rechtsstreit gehabt mit, was ist noch gewesen, mit 20th Century Fox, wo dann gesagt hat, wir hätten da jetzt Recht gehabt. Es war ein grosses Hin und Her gewesen, um das Recht und Zeug und Sachen. Watchmen war eh ein Film für die Fans gewesen, also wo die das Graphic Novel geliebt haben. Und für das ist es einfach super. Ich kann gerne Watchmen. Das weißt du. Das ist einfach kein 6 Sterne für dich. Nein, kein 6. Okay. Habe ich 4 oder 5? Ja, weiß ich jetzt nicht, ja. Jedenfalls eben, er ist bekannt, der Zack Snyder, für die grossen Geschichten. Und für nicht können Action inszenieren, ist er bekannt. Hä? Was, jetzt kommst du mal wieder wie beim Nolan, ja. Gell? Aber dann passt es hier zusammen. Ja. Nein, du musst einfach irgendwie das Tempo anhalten und dann wird schneller laufen und so, so Witzle. Ja, ist doch lustig. Das ist einfach leidet. Das muss ich jetzt beim Superman also nicht sehen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn er so fliegt und dann halt jetzt an, dann... Oh, so geil. Und fliegt wieder weiter. Oh, cool. Das würde ich jetzt noch gern sehen. Ja? Ja, mal. Das würde ich noch gern sehen. Ja. Und überhaupt, das ist wieder das Ernsthafte und das Düstere. Und jetzt einfach seit dem wirklich tollen Dark Knight kann man jetzt einfach nicht mehr Spass haben mit dem Zeug. Nee. Ich meine... Ich weiss, jetzt kommen Tomaten zu fliegen, aber dann lieber den Joel Schumacher für Superman als den Zack Snyder. Nein. Für mich ist der Snyder fast eine logische Wahl, weil der Nolan ist eigentlich, ja, er ist bekannt für die düsteren Geschichten. Will er jetzt etwas Neues machen mit Superman? Will er jetzt... Ja, finde ich irgendwie noch lustig, oder? Ich würde lieber einen blöden Superman als einen ernsten. So für das... Also Science Fiction mit anderen Planeten und... Das wäre sicher noch interessant. Und aber mit Dimensionen und was es da alles in den Comics hat. Aber nein, jetzt müssen wir da wieder einen auf Brutto lassen. Ja, aber weißt du, das funktioniert irgendwie heutzutage auch nicht mehr, oder? So Flash Gordon müsste es sein. Ja, so ein Trash-Drive funktioniert heute einfach weniger gut. So leid es mir tut. Jedenfalls eben, der Zack macht jetzt den Superman... Ja, lass das eigentlich jetzt immer noch auf Batman vs. Superman hoffen. He? Oh nein, bloß nicht. Wieso nicht? Den muss ich nicht haben. Nein, also für mich sind das zwei Serien und die sollen wir bitte getrennt lassen. Superman ist super. Aber die treffen sich immer wieder in den Comics. Schön, aber der Bruce Wayne ist für mich ein Mensch und der Superman ist für mich... Der ist ein Alien. Ist ein Alien, ja. Und das irgendwie passt für mich nicht zusammen. Ja. Wer hättest du jetzt am liebsten gehabt? Von dieser Liste? Mhm. Und der Jonathan. Nein, Oder sag mal, außerhalb von dieser Liste. Wer hättest du jetzt gerne gesehen? Das ist mal Matthew Vaughn, hast du mal gesagt. Ja. Ja, das wäre jetzt lieber gewesen. Das habe ich mal gesagt. Oder Edgar Wright. Oder so etwas. Ja. So Geek-Festival. Also Michael Bay. Nein. Ja, also natürlich auch nicht schlecht. Für den Superman. Wir haben noch Casting-News von einem anderen Superheld, dem Spider-Man. Genau, ja. Der Andrew Garfield, der jetzt diese Woche mit Social Networking Kino ist, werden wir nächstes Mal besprechen. Spielt ja das Spidey. Genau. Gwen Stacy ist gecastet. Sie wird der Hauptgeschmusi sein in diesem Film. Genau, mit Mary Jane Watts. Emma Stone. Genau. Wo wir vor allem aus Zombieland kennen. Und Superbad. Sauglatter Film, muss man noch schauen. Könnte dir noch gefallen. Ja. Ja, jetzt eben Emma Stone, sie ist in Amerika jetzt auch recht populär mit Easy A. Ja, also... Genetti. Ist ein Lieb, ja. Ja, Zombieland. Also, ich weiss nicht, dass irgendwie, ja, mit diesen grossen Augen, sie hat ja recht grosse Augen, oder, Emma Stone. Ja, aber ich hätte sie jetzt auch eher als Mary Jane gesehen. Ja, ich auch, ja. Nicht als Gwen Stacy. Aber. Ja, aber ist ja gleich, oder? Ich bin gespannt auf den Andrew Garfield als Spider-Man. Ich bin gespannt auf den Web. Also wir gehen nicht schauen. Auf der Regisse. Eine andere junge Dame, die im Moment gefragt ist, ist da Naomi Rapace. Wir wissen immer noch nicht, wie es heisst. Rapace. Lisbeth Salander aus der Millennium-Trilogie. Genau. Und Ridley Scott beobachtet sie. Genau. Er wollte ja den Alien nochmal bringen. Prequel 3D, ich finde es toll, du findest es blöd. Okay. ja, gut, dass wir darüber geredet haben. Die Casting-Meldung, aber dass sie irgendetwas damit zu tun hätte, finde ich jetzt noch lustig. Finde ich sehr interessant. Ich sehe sie irgendwie noch so, ja, so als Sigourney Weaver. So die Nomi. Ja. Sigourney Weaver von der Neuzeit. Sehe ich jetzt irgendwie noch. Okay. So kleine Kämpferin. Mal. Das haben wir noch. Die freudige Meldung vom Tag, von der Woche. Von der Woche ist auch Klatschmeldung von der Woche. Yeah. Also klatschen so. Bravo. Warner Brothers. Seit. Ist Warner Brothers eigentlich auch hinter Titans gesehen? Ja. Ja. Ja, gut. Also wir haben Trailers gesehen zum neuen Harry Potter. Harry Potter and the Deathly Hallows. Wo der zweite Teil rauskommt. Genau. Der 1 im November, Teil 2 im Juli. Und am Schluss vom Trailer steht Experience it in Digital 3D oder so etwas. Genau. Nicht mehr. Nein, es hat nicht mehr gelangt. Es hat sich da auch um eine Postkonvertierung gehandelt. Und Warner hat gesagt, wir haben nicht mehr genug Zeit, um das auf zufriedenstellendem Niveau fertigzustellen. Mhm. Also gibt es da jetzt... Gibt es jetzt mal einen Teil, heißen mal in 2D. Genau. Über Teil 2 haben wir noch genug Zeit, das könnte noch etwas werden. Aber jetzt einfach mal, Teil 1 kommt jetzt wirklich nicht in 3D, sondern nur in 2D in Kinos. Das finde ich gut. Lieber so als bei uns 3D. Genau. Ja. Weil, ja, aber ist das glaube ich, schon ein bisschen eine Reaktion auf die Stimmen von der Öffentlichkeit? Ja klar, ja. Du musst jetzt auch schon langsam das schon fast satt haben. Das 3D. Das falsche 3D hat man satt. Ich meine, Resident Evil ist weltweit, der neueste Teil ist Nummer 1. Auch wenn er da nur in Deutsch läuft. Eben, also richtiges 3D funktioniert weiterhin. Und sobald man irgendwelche Zweifel hört, so, ja, ist 2D zuerst gewesen, dann gehen die Leute eh weniger schauen. Und ja, bevorzugen dann 2D. Piranha ist auch 2D gewesen. Haben sie es dort besser gemacht? Dort haben sie es aber besser gemacht, weil letztens aber den Vorteil gehabt, dass all die Fischli-Szenen... Die sind eh computerisiert und die kann man eher mal schnell umwandeln als irgendwelche grossbusige Schauspielerinnen in dem Film. Ja. Trailer! Komm, schauen wir mal, was haben wir da? Wir haben The Tourist. I'm sorry, I got you involved in this. Why are you involved? You wish to report a murder. Attempted murder. That's not so serious. Not when you downgraded from murder, but when you upgraded from room service, it's quite serious. Police! Johnny Depp hat ein paar behalten, he? Von Jack Sparrow. Ah, der Johnny Depp kann ich nicht mehr sehen, sorry. Jetzt sind wir cool, irgendwie ein bisschen halb high immer. Und nein. Und der Trailer ist jetzt also schlecht gemacht. Ja. Das ist jetzt ganz schlecht gewesen. Ich habe das Gefühl, das ist wieder so ein American. Also, wo jetzt der Trailer ist total auf Action irgendwie gemacht, aber ich glaube, das wird eher ein ruhiger Thriller. Ich glaube, wird wieder in die Richtung gehen. Yeah. Du wirst wieder jubeln und ich werde wieder fliegen. Ja, genau. Nein, ich sehe das Fröste. Nein. Nicht? Nein. Wieso nicht? Zwei gute Stars machen noch lange keinen guten Film. Aber ein Regisseur, wer ist das? Regisseur ist ein Deutscher. Der Florian Henkel. Florian Donnersmark. Das Leben der anderen. Genau. Ja. Jetzt? Ja, hat er Action jetzt, im Griff? Jetzt. Das ist die Frage. Jetzt? Es wird ja keine Action haben. Also, dann... Aber hat Thriller im Griff? Hat Drama im Griff. Das Leben der anderen ist eher ein Drama. Ja. Ja. Also, dann haben wir nochmal einen. Hä? I am number 4 vom DJ. Bobo! I'm walking in the street and the moon shines bright. A little melody keeps spinning on my mind tonight. I gotcha. It's a song about Chihuahua. Yeah, that's cool, alright. Hey, DJ Caruso. Hä? Hä? Opa. Gell? Kennst du den? Der Bobo? Nein, der Caruso. Ja, Eagle Eye, Taking Lives. Genau. Und andere hochstehende Filme wie Disturbia, genau. und der Olifant macht mit. I am number 4. There were 9 of us who escaped. Number 1 was killed in Malaysia. Number 2 was murdered in England. Number 3 was hunted down in Kenya. Before they come for the others, they'll come for me. I am number 4. Ist das besser gewesen? Nein. Ich habe lieber den Tourist schauen. Lieber den Tourist? Ja, ja. Sieht ein bisschen aus nach Twilight. Sieht ein bisschen aus nach Jumper und Push. Und der Olifant war nicht im Teaser gewesen. So would I. Siehst du, seems much like Jumper and some other mediocre movie, hat der Fahrzahn gesagt. Ein sehr lustig eben. Ja, habe ich gesagt. Das ist nichts, hä? Ja, die letzte Woche war es ein bisschen besser mit dem Trailer, hä? Ja, Entschuldigung. Aber da haben wir auch einen Cohen gehabt. Ja, gell, die haben ja auch. Serious. Der Daniel Stamm, jetzt muss ich schauen, dass ich es richtig sage. Sag ich es richtig? Der ist Regisseur, oder? Ja, vom Last Exorcism. Mhm. Der Herr Stamm, der ist ein deutscher Regisseur. Und der hat jetzt ein bisschen Hilfe bekommen vom Eli Roth. Mhm. Der hat gesagt, ich pappe meinen Namen oben ans Poster. Es funktioniert sicher super. Hat auch funktioniert. Hat viel Geld eingespielt in den Staaten. Ja. Bei einem kleinen Budget. Bei uns ist er genau eine Woche in Originalfassung gelaufen, aber jetzt nur noch auf Deutsch im Abaddon 9. Toll. The Last Exorcism erzählt die Geschichte von Cotton. Das ist ein Priester, der zugibt, dass Priester sein eigentlich mehr Showbusiness als etwas anderes ist. Und er will, ladet eine Dokumentationscrew ein, um ihn bei einem Exorzismus zu begleiten, und er will das entlarven als Zeich, was das wirklich ist. Er nimmt dann so Trickli mit Fäden, die er anfängt am Bett rumzuziehen beim Exorzismus und so weiter. Und macht da seinen Schwindel. Dann kommt er auf die Schweizer Farm. Schweizer Farm? Ja. Dort wohnt ein Hillbilly. Streng katholisch mit der Tochter. Und die ist besessen von einem Dämon anscheinend. Exorcism is alive and well. The Bible is filled with demons. If you believe in God, you have to believe in the devil. We're looking for the Schweizer farm. You want to make a U-turn, and then I want you to go back where you came from. Jeez, go, go! Seems like the end of the road. Mr. Schweizer, how you doing? Cotton Marcus. My wife died 2 years ago. It's quite a shock for Nell. Were you very close? She was my best friend. Somehow, the devil got in her. Ja, könnte sein, dass der letzte Exorzismus vielleicht ein richtiger wird sein. Hm. Ja, können sie. Das Ganze ist im Mockumentary-Style à la Blair Witch, Wreck, Cloverfield. Wir kennen es langsam. Mhm, ja. Gemacht worden. Der Unterschied ist aber, dass der Film so gemacht ist, zumindest in der ersten Hälfte, wie ein zusammengeschnittener Dokufilm. Das heisst, du hast wirklich Interviews mit den Leuten, wo unten noch steht, der Name steht, mhm, und so weiter, Musik dazu, was so ein bisschen Fernsehdoku-Musik tönt. Aber er wirft das halt alles in der zweiten Hälfte über den Haufen, was dann unheimlich wird, oder? Und dann ist es natürlich... Nur eine Wackelkamera. Ja. Ein Gewackel, ein Geschrei. Und ja, und Exorzismus ist halt immer schöne Verrenkungen, Kotzen, tiefe Stimme und... Also was der menschliche Körper so hergibt, genau. das ist super gespielt von der Hauptrolle. Der Herr hat mich sehr an Nathan Fillion erinnert. Hat auch sehr viel Humor drin. Sie hat, glaube ich, zuerst ein Komödie-Dreibuch gesehen und sie ist dann umgemodelt worden auf einen Horrorfilm. Das ist wirklich witzig, da, die Figur von diesem Priester, und hat dann auch gewisse Spannung drin. Das Ende ist dann das, was man entweder toll findet oder man es hasst, weil es kommt eine riesige Wendung einfach so aus dem mir nichts, dir nichts. Und ich habe jetzt das noch cool gefunden, aber andere finden es vielleicht nicht so cool. Und ja, ich weiß nicht, er hat irgendwie 80% fast auf Rotten Tomato. Und ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Du weißt ja, wie toll ich die Filme finde. Ja, ja, das ist Freude, Wackelkamera, Horror. Und Paranormal Activity. Aber das ist jetzt irgendwie nichts mehr vorbei. Und es liegt einfach an so groben Schnitzel. Zum Beispiel. Also, ohne grosses Spoiler. Das geht nicht ohne grosses Spoiler. Gott, Spoiler! Ja, nein, jetzt darf ich nicht mehr zuhören. Wieso? Was wirst du denn jemals sehen? Stimmt, also komm, Spoiler. Also komm, ich spoiler den jetzt. zum Beispiel kriegt sie, Nell heisst sie, die Besessene, kriegt ein Fußbettli. Und der Exorzist tut eine Brausetablette rein, damit sofort anfängt. Und sagt dann, ja, das ist das Zeichen vom Dämonen, bla bla bla. Er schlägt einfach auf und nimmt irgendeinen Dämon aus seinem Dämonenbuch. Und der Witz ist dann am Schluss, wo sich das als wirkliche Besessenheit herausstellt, ist dann genau der Dämon. Also das ist ganz komisch. Und ganz zum Schluss, das haben wir jetzt einfach langsam gesehen, wolltest du mich noch ein paar Sachen fragen zu Last Exorcism, damit ich da nicht im Monolog, oder interessiert dich gar nicht? Interessiert mich eigentlich gar nicht. Lass mich völlig kalt und ja. Aber jetzt bin wenn ich du, aber wenn die Sendung eigentlich schauen. Ja, wenn du so, weißt du, wenn du sagst so, ja, Wackelkamera, Horrorfilm, dann denke ich schon mal, ja, riskiere ich mal nichts. Und wenn du dann kommst, wow, der Film heisst Wreck und er ist super, dann schaue ich dann auch. Und wenn du sagst, ist der Exorzist Exorcism gesehen und es ist ein Zeich gesehen. Dann ist einfach... Ist ein Dreisterner. Gut, einfach Durchschnitt. Jo. Ja. Ja. Ja. Nein, dann möchte ich eigentlich nicht mehr wissen über den Film. Und die drei Sterne, also gibt es wegen dem satirischen Einschlag. Mhm. About time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Oh, Despicable Me. Lustig ist auch bei Despicable Me. Das denkt er so. Alright. Clearly we need to set some rules. Rule number one. You will not touch anything. What about the floor? Yes, you may touch the floor. What about the air? Yes, you may touch the air. Okay, rule number two, you will not bother me while I'm working. Rule number three, you will not cry, or whine, or laugh, or giggle, or sneeze, or burp, or fart. Ja, komm. Ja, komm. Das Big Bummy geht um den gemeinen Bösewicht Gru, wo der grösste Oberbösewicht der Welt sein will. Und dann wie hat er einen, dass man will den Mond stellen. Genau, man will den Mond stellen. Und ja, ich kann schnell etwas trinken. Ja, macht er das nochmal. Jetzt aber vor dem Mondcoup, er war eigentlich der Nummer 1 Bösewicht gewesen, und dann kommt ein neuer Bösewicht, der Vektor, und klaut einfach mal schnell ein paar Pyramiden in Ägypten und stellt die sich in den Garten rein und malt die dann an, damit die dann einfach nicht gesehen werden. Das fand ich zum Beispiel ganz lustig gefunden. Und jetzt einfach, der Gru möchte einfach, er will einfach besser sein als der andere mit seinen Plänen. Und dann geht er so einen Shrink-Strahler geholt, also einen Strahler, der einfach alles verkleinert, und mit dem will er dann den Mond stumpfen und dann das Ganze bei sich dann versteckt halten. Und dann eines Tages merkt er, dass er bei dem Vektor nicht in die Bude reinkommt, weil der Vektor klaut ihm dann mal den Shrink-Strahler, und dann kommt er eben rein, kann es nicht zurückholen, und die einzige Möglichkeit, wenn er reinkommt, ist, dass er 3 kleine Mädchen anhört, die dem Vektor Gutzli bringen und er dann so würde reinkommen in das Haus rein und kann dann den Strahler wieder zurück. Dann adoptiert er die einfach. Genau, einfach mal so. Das sind nämlich weise Kinder. Mhm. Edith, Agnes und die Dritte. Genau. Edith hat es auch gesagt. Hat es auch so gesagt? Hast du die Dritte auch nicht gewusst? Da sieht man, wie super die Figurenzeichnung ist. Ah. Also, Despicable Me. Despicable Me. Hä? Ja. Das war toll gewesen. Despicable Me. Erzähl. Hast du den toll gefunden? Ich habe den toll gefunden. Wieso in Gottes Namen hast du den toll gefunden? Weil er einfach lustig ist. Es ist einfach wieder mal... überhaupt nicht lustig. Sicher ist der lustig. Das ist überhaupt nicht lustig. Das ist eine ideale Mischung so aus Slapstick. Unlustig. Nein, komm jetzt. Mit Light Minions sind schon der Brüder. Light Minions, irgendwelche Ohrenstöpsel. Die sind der Hammer. Ich meine... In einer der ersten Szenen, wo der Gru seinen Lift runtergeht, sieht man einfach auf jedem Stoch, sieht man so Minions einfach irgendwelche Blödsinn machen. Und schon allein diese Szene ist mich der Kinowert. Ja, weißt du, und dann motzen die Leute über irgendwie jetzt Battle Droids und Star Wars, die sich gegenseitig einen auf den Grind geben, um lustig zu sein. Nein, also, so eine Sache, sorry. Also, das ist jetzt wieder mal ein Film für Tonne. Voll nicht, das ist etwas... Können wir nicht so einen Soundeffekt einbauen mit einer Tonne? Können wir eigentlich, eine Tonne ist, oder? Genau, ja. Oder einfach eine WC-Spülung. Nein, das ist wieder Animationsfilm, gibt es so viel in der Zwischenzeit. Und die Hälfte davon ist einfach absolut lieblos angeflärt, um ein bisschen schnell ein bisschen Geld zu machen. Und das Big Me gehört ganz klar zu denen. Für mich ist es jetzt einfach wieder mal das, was ich wollte. Ich meine, wir haben die Diskussion gehabt bei How You Train Your Dragon, oder? How to Train Your Dragon. Genau, ja, das ist jetzt um Welten besser, natürlich gesehen. Das ist etwas jetzt völlig anders. Ich meine, das ist jetzt auch wieder zurück zu dem Standard Disney Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, mit einem schönen Happy End. Merli. Merli, genau. Und das ist jetzt einfach Merli. Mal etwas anders und mal ein bisschen mehr Slapstick und mehr Moll! Nein, Moll. Aber das Ganze, das ist doch so... Nein, das ist so gesucht, das Ganze. Also... Was gesucht? Das ist so gesucht. Jeder Film die ist Gags gesucht. Sind absolut gesucht und absolut unlustig. Und... Also, jo. Welchen Film hast du gesehen? Das bin ich bei mir. Weißt du, dann am Schluss dann kommt der Spoiler in einem pinkigen Astronautenanzug und das Publikum lacht, weil jetzt der Anzug pink ist. Sau lustig. Haben sich vergrölt, die Leute, und die blöden Minions gehen einander auf den Kopf und sagen, what? Und dann ist es lustig. Nein. Also, und dann der Vector zum Beispiel, das ist eine Figur für Tonnen. Absolut unlustig, blöd designt und hat überhaupt keinen Charakter. Und der ganze Plot mit dem Mond, also einfach so ein Seich, wo dann irgendwie will damit kämpfen mit der Kindern, mit dem Herzerwärmgeschichte, wo einfach völlig nicht funktioniert. Was nicht funktioniert, ist doch herzig und ist liebenswürdig. Und nein, super. Das ist überhaupt nicht herzig und liebenswürdig. Und dann, wenn ich noch einen Animationsfilm sehe, wo sie am Schluss irgendeinen blöden Song auflegen nehmen und anfangen rumtanzen, wie in Shrek und weiss nicht was. Auch wenn Gru-Ray-Disc draufsteht und das auch so lustig ist. Ja, das ist wirklich lustig. Nein, Moll. Nein, Moll. Das ist wieder genau, das ist Shark Tale. Das ist Popkulturreferenz, irgendwie coole Musik, die gerade in ist. Dann so das ganze eben der Soundtrack so auf Mission Impossible, Get Smart, Spionenmusik. Ideal. Und auch mit irgendeinem Akzent, rumänisch, russisch, weiss nicht was. Und nein. Ideal für die Figur gewählt, Steve Carell ist super. Was soll die Figur? Was soll die Figur? Was soll die Figur? Was meinst du, was soll die Figur? Sie soll unterhalten und das macht sie. In welcher Welt spielt der Film? Spielt doch keine Rugli mehr. In einem Alternativuniversum, wo irgendwie James Bond-Karikatur bösewichten, riesige Panzerfahrzeuge rumfahren und dann, ach, im schönen Reihenhäuschen ist noch ein schwarzes Ding. In welchem Universum spielt How You Train Your Dragon? Das sind einfach alles visuelle Gags, die einfach nicht lustig sind. Das ist genau das Mary and Max-Problem. Hey, du gerne. Machen einfach irgendwelche. Mary Max ist jetzt wirklich näher bei der Realität als zum Beispiel Despicable Me. Ist auch besser als Despicable Me. Zum Beispiel das Clary von Chance Meatballs hast du jetzt auch ganz in Ordnung gefunden, obwohl es ja jetzt einfach auch die gleichen Sachen drin hat. Das ist ähnlich, aber das ist witzig. Despicable Me ist auch witzig. Nein, Despicable Me ist einfach nicht witzig. Mol ist witzig, das ist lustig. Was? Und vor allem die kleine Agnes ist auch lustig. Ja, die ist noch herzig. Gell? Ja. Da, wo sie das flauschige Einhorn wollte. Und das 3D ist cool auf der Achterbahn, aber sonst auch nicht. Ja, und das, wo eine Pyramide der andere klaut, oder? Das ist doch einfach. Nein, ist der Hammer, das oder? Ist alles und, schon versteckt, ja, Trailer. Ja, aber hast du gesehen, wie er es versteckt hat, Pyramide? Ja, hat es angemalt wie der Himmel. Ja, das ist doch geil. Das ist doch lustig. Wieso ist das lustig? Weil das lustig ist. Auf so etwas kommt mir irgendwie, wenn man jetzt Nacht am Morgen um 3 verwacht und dann schreibt man sich so eine blöde Idee aus und schon gehen die Leute ins Kino. Richtig, nein. Ich bin ins Kino gegangen und habe mich kaputt geräumt. Nein, das ist jetzt überhaupt nicht lustig. Mal, das ist jetzt lustig. Nein, und auch wenn ich jetzt da, du kannst böse, wie ich bin, was geht? Ja, bist du. Ja. Ja. Nein, das ist einfach so. Also am meisten hat mich der Vector aufgeregt. Ja, wenn es etwas Negatives in dem Film aussetzt, ist es wirklich der Vector. Das ist etwa wie wieder der Red Mist im Kick-Ass. Aber ein völliger Seich. Oder was ist mit dem... Weisst du, eine Pistole, die Piranha schießt. Haha. Sind wir jetzt irgendwie lustig und abstrus? Nein, sind wir nicht. Ist lustig. Nein, es ist einfach random. Und oder das mit der bösen Bank. Former Goldman Sachs. Die hättest du auch nicht gelacht. Nein. Leck du mir. Über Knacklatz sich streiten und Humor sowieso, ja, oder? Das hat aber nichts mit dem zu tun. Das ist einfach, ich verstand nicht, wieso die Masse so auf schlechte Animationsfilme abfährt. Das ist so dem schlecht gewesen. Ich meine, im Gegensatz zu einem kleinen Chance of Meatballs, jetzt abgesehen vom, er ist nicht witzig. Ja, er macht sich einfach zu einfach mit seinen Gags. Ja, das ist gleich. Nein. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und ich habe gelacht. Ja, aber dann dann hast du einfach nicht gelacht. Weiß ich auch nicht. Wie einfach du dich da lässt manipulieren von so... Das ist doch keine Manipulation. Von so billigen Witz. Nein, das ist und doch kein... Und ein bisschen herzigem Design. Also das ist einfach völlig auf... Einfach... Was soll man sagen? Der Film ist einfach absolut homogen und... Einfach. Der Film ist unterhaltend. Nein, witzig. Das ist wie ein Blättli-Boden. Ein Blättli-Boden? Ja, einfach so. Nein. Bügelt, gestrahlt, auf Masse zugeschnitten. Seich. Er funktioniert. Seich des Seich. Er funktioniert und funktioniert und Punkt. Nein, funktioniert überhaupt. Funktioniert schon. Ich habe gelacht, ich habe während 100 Minuten der Film geht, immer ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Und die Minions sind der Hammer. Auch wenn du die Ohrstöpsel überhaupt nicht lustig findest. Wieso sind jetzt Minions der Hammer? Wieso die der Hammer sind? Ich kann nicht anders argumentieren, als die sind lustig. Ja, aber dann schaue ich lieber irgendeinen Looney Tunes. Wo das Zeug abgeschaut ist. Du kannst in dir nichts mehr Neues erfinden. Du musst dir nein, alles irgendwo herholen. Du kannst doch nicht einfach so. Das ist lustig, dich auf den Grund geben. Das ist wie der Dolphy Scrat bei Ice Age. Genau das Gleiche. Da finden alle so putzig und lustig. Und der ist nach dem ersten auch nicht mehr lustig gewesen. Ist einfach nur doof, das Zeug. Das erste war noch lustig gewesen. Ice Age, das kann ich jetzt in einen Topf schießen mit Ice Age und in eine Tonne. Oder der Minion, der davor fliegt. Oder hast du nicht lustig gefunden? Wo er irgendwie, was auch mit Helium oder irgendetwas füllt der Minion. Oder gibt der Minion eine Spritze, nachher fliegt er davon und dann nachher hat er aus das Fenster offen lassen. Und dann kommt er immer wieder, wenn sie irgendwie raufgehen, in den Weltall oben ist er dann auch noch. Das ist doch lustig. Weißt du, nach einem langen Arbeitstag bin ich ins Kino gesessen und habe gedacht, ja, es könnte jetzt noch lustig sein. Und dann werde ich einfach beleidigt. 8 Minuten lang. Wird meine Intelligenz beleidigt? Also. Nein. Also bitte. Ich meine. Da hättest du einen Arthouse-Film schauen. Die wenige Intelligenz, die oben ist, die ist dann auch noch beleidigt. Dann wärst du dem Abend gescheiter einen Arthouse-Film schauen. So Humor. Nein, das ist nichts. Wohl, das ist lustig. Das ist nichts. Und es ist sau lustig. Mhm. Die Leute gehen schauen, wie blöd. Und jetzt gibt es noch eine Fortsetzung. Also. bin ich skeptisch gegenüber. Wie wahrscheinlich noch einmal. Bist du skeptisch gegenüber? Ja, ja, ich meine, Ice Age ist Teil 1 auch lustig gewesen. Und nein, der Teil 1 war der schlimmste von allen. Hä? Also so ein Seich, wieder mit der Dinosaur Once Upon a mit dem, wie heisst der? Vom Don Blood mit den Dinos, die gleiche Story. Aha, ja, ja. Yeah, es war einmal. Ice Age 1, 2 Sterne. Ice Age ist lustig. Big Me auch 2 Sterne. Madagaskar 2 Sterne. Shark Tale 1 Sterne. Das ist einfach. All die Animationsgurken. Ich meine, meine Jahr mit Toy Story 3 und How to Train Your Dragon sollte man eigentlich gar nicht über Despicable Me reden. Das ist. Nein. Gut, dann hast du halt einfach die liebenherzigen Figürchen, hast du jetzt halt lieber als einfach so Figürchen, die sich auf den Grind geben. Gut. Ja. Gut. Dann lasse ich dich in deinem Naivli. Aber wir haben ja noch die Eulen, die. Ja, gut. Die werden es wieder. Tja, ich habe ein Gefühl, da wird. Legend of the Guardians. Dann habe ich das Gefühl, da wird eine lange Diskussion. Der Gru. Das sieht doch auch nicht aus. Sieht auch nicht aus, was? Nein. Bin ein klassischer Disney-Held? Nein, überhaupt nicht. Und darum ist es aber auch so herrlich, wenn du wirklich mal einen Antagonist als Held hast. I fly to the moon. I shrink the moon. I grab the moon. I sit on the toilet. Wait, what? Sorry. Excuse me for just one second. I told you. Uh-huh. Mm-hmm. Can we order pizza? Pizza? You just had lunch. Not now, for dinner. Dinner? Just fine, whatever. Just get back in there. Oh, can we get stuffed crust? Du, wir können stundenlang diskutieren. Ich find's witzig, du nicht. Und ja. Ja. Ja. Gut, nächste Woche. Nächste Woche, hä? Was haben wir? The Social Network. Genau, Facebook. Wir alle brauchen es. Tamara Drew. Tamara Drew haben wir auch noch. Komödie von Stephen Frears. Das ist wieder gesehen von unserem Stündli. Wir ziehen uns jetzt zurück. Geben uns einen auf den Deckel. Und falls es jemand filmt, können wir es ja nachher als Komödie verkaufen. What? Geht im Kino nichts schauen in dieser Woche. Könnt ihr das Pickle Me noch schauen? Kann ich den Urs Fisch schauen, das weiss ich nicht, was es ist. Aber klingt amüsant. Ist ein Docker für einen Schweizer Künstler. Ja, vielleicht. Das ist immerhin wahrscheinlich ein bisschen intelligent. Nein, das lassen wir jetzt. Über das, was wir heute geredet haben. Also, gut. Gute Nacht um 6 Uhr und bis nächste Woche. About time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Huh, despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. Why ask why, better yet, why not? Why are you marking X on that spot? Why use a blowtorch? Isn't that hot? Why use a chainsaw? Is that all you got? Why do you like seeing people in shock? But my question to you is why not? Why go to the bank and stand in line? Just use a freeze gun, it saves me time. I'm having a bad, bad day. It's about time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Huh. Despicable me. I'm having a bad, bad day. If you take it personal, that's okay. Watch, this is so fun to see. Oh, despicable me. Why ask why when this is art? Why parallel when I could just park? Why does Vector think that he's smart? And does his dad know I know his part? Why did I have to live with my mom? Why do you think that I should be calm? Why won't the moon, the world's in my palm? Is it crazy you think I've gone? I'm having a bad, bad day. It's about time that I get my way. Steamrolling whatever I see. Oh, despicable me. I'm